Wölferadio, der VfL-Podcast. VfL Wolfsburg wieder im Vorwärtsgang. Kevin Mbabu kriegt jetzt einen Einwurf. Auf der rechten Seite nimmt Schlager mit. Der zurück zu Mbabu. Baku hat sich da ein bisschen freigestohlen gegen zwei Mann, sah elegant aus, lässt den Ball durchlaufen auf Wortwegos. Der ist frei von der Kiste und er macht den Ball! Was für ein geiles Spiel, ein geiler Spielzug! Was für ein geiler Spielzug! Und eben haben wir das noch herbeigeschrien. Super Pass von Xaver Schlager. Und er setzt Wout Weghorst ein und er geht am 5-Meter-Raum, am Strafraum, am 5-Meter-Raum-Eck, zieht er ab, den Ball in die lange Ecke und da schlägt die Kugel ein und es steht 2:1 für den VfL Wolfsburg hier in der 88. Spielminute. Was für ein geiler vertikaler Pass und was für ein cooler Abschluss von Wout Weghorst. Und es steht hier 2:1. Und ja, damit bestrafen wir die Passivität und auch die Spielweise der Frankfurter in den letzten Minuten. Und es steht hier verdient aus meiner Sicht 2:1 für den VfL. Ja, gerade die letzten 10 Minuten waren wieder sehr gut gewesen von unseren Wölfen. Haben viel Druck gemacht und haben auf das 2:1 weitergespielt. Und jetzt haben sie das 2:1 erfolgreich erzielt. Da haben wir alle gejubelt, muss ich mal ganz ehrlich sagen. 2:1, Wout Weghorst, Traumpass, Xaver Schlager. Roy und ich haben uns, Corona-bedingt nicht in den Armen gelegen am Freitagabend gegen Eintracht Frankfurt. Aber war natürlich eine tolle Geschichte, weil man da nicht unbedingt mit gerechnet hat. Und natürlich nach auch den Vorkommnissen nach dem Wochenende jetzt ist Wout Weghorst der Mann der Stunde, ganz klar. Werden wir drüber sprechen hier im Wölferadio in dieser, verkürzten Ausgabe, weil wir ja übermorgen schon wieder das Spiel haben gegen die Bayern. Aber natürlich werden wir hier im Wölferadio die aktuelle Situation Wout Weghorst, die ganze Instagram-Geschichte, aber auch Spiel gegen Frankfurt, den Ausblick auf Bayern aufarbeiten. Und das mache ich ja mit einem sehr besonderen Gast. Das freut mich sehr, dass es geklappt hat. Ich habe ja öfter mal VfL-Fans hier dann auch in der Runde, die nicht aus Wolfsburg kommen, sondern in dem Fall, ja, perfekter könnte es gar nicht sein, aus Bayern. Und da habe ich heute den Max zu Gast aus Tirschenreuth. Der ist VfL-Fan, 22 Jahre alt und hört auch immer das Wölferadio. Grüß dich, Max. Servus, Lars. Ja, schön, dass du dabei bist. Das ist natürlich, passt natürlich super vor einem Spiel gegen Bayern, dass wir da zusammenkommen und dann auch dann über die ganze Geschichte mal reden können. Aber natürlich die wichtigste Frage vorweg, Tirschenreuth. Anführungsstrichen tiefstes Bayern oder Oberpfalz, hast du mir gesagt im Vorgespräch. Wie wird man denn da VfL Wolfsburg-Fan? Ja, also die Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich nicht mal so spektakulär. Ich habe mich vor ein paar Jahren, als dann in der Schule das Thema Fußball und Bundesliga groß wurde, ein bisschen umgeschaut, was die Bundesliga so hergibt, mehr oder weniger. Und bin da dann eben auf den VfL Wolfsburg und vor allem auf Kevin De Bruyne gestoßen und fand den Spieler und den Verein damals schon sehr, sehr interessant. Und als De Bruyne dann nach England ging, blieb ich beim VfL Wolfsburg, ja, und bin seitdem Anhänger des Vereins. Coole Geschichte. Also das heißt so in Richtung Pokalsiegersaison, da hat es dich dann sozusagen erwischt mit dem grün-weißen Herzen. Ja, richtig. Also ich habe mich vorher schon immer mal so ein bisschen in der Bundesliga umgesehen und dann dachte ich mir so, jetzt wird es Zeit, mir meinen Lieblingsverein auszusuchen. Und ja, da bin ich dann hängen geblieben. Ja, da warst du aber spät dran eigentlich. Da waren die anderen um dich rum doch alle Bayern-Fans schon, oder nicht? Richtig, ja. Aber ich wollte da dann auch nicht unbedingt da mitgehen, aber Ja, hast du auf alle Fälle die richtige Wahl getroffen. So ist es jetzt letztendlich nicht. Das denke ich auch, ja. Bevor wir auf das Sportliche kommen, müssen wir natürlich einmal über die Nummer sprechen, die ja sich da auch im Laufe des Tages dann auch ereignet hat, rund um Wout Weghorst. Er hat sich ziemlich treffsicher gezeigt, nicht nur gegen Frankfurt, sondern auch danach am Wochenende dann auch mit seinem Instagram-Post, wo man, bestenfalls von unglücklich gelaufen schreiben oder sprechen kann. Nämlich er hat da, auch für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, die Wölferadio-Hörer, die es nicht mitbekommen haben, er hat auf Instagram einen Post gemacht, deren Inhalt man in die Richtung, normalerweise verortet, wo man, von der Thematik Corona-Leugner oder auch, Querdenker auch spricht. Und das war insgesamt unglücklich und treffsicher, der liebe Wout, weil er damit ganz treffsicher nämlich einen Shitstorm ausgelöst hat. Bei ganz, ganz vielen VfL-Fans, aber auch darüber hinaus. Und da wollte ich einmal auch fragen, jetzt du als Fan, Max, wie hast du das mitgekommen? Wie schätzt du das ein? Also ich persönlich habe, ich folge Wout auf Instagram zwar, habe das Posting aber selber nicht gesehen. Ich gehe fast davon aus, dass das nicht wirklich lange online war. Nee, er hat es relativ schnell gelöscht und hat sich dann auch für den Inhalt dann auch ja, entschuldigt bzw. distanziert. Den Kicker-Artikel habe ich gelesen und da stand ja auch relativ detailliert drin, um was es in den Postings ging. Und ich habe mir das mal angeguckt. Und ja, ich finde die Aktion natürlich nicht so cool, vor allem im Anbetracht dessen, dass schon viele Teammitglieder von ihm auch erkrankt sind, ja. Betroffen waren, ja. Wie zum Beispiel Renato oder Kevin. Und ja, ich meine, man sollte das vor allem in der Position, die man als Fußballspieler hat, auch medial, dann nicht runterreden, das ganze Thema, weil es ja doch gefährlich ist. Ich glaube, dass er auch das gar nicht so rüberbringen wollte, wie es dann am Schluss rübergekommen ist. Hat er ja im Nachgang auch in einem Statement gesagt. Aber momentan ist es einfach schwierig, das Thema, wenn man es herunterspricht, sich dazu zu äußern. Wie glaubwürdig ist das für dich, dann hinterher, Anführungsstrichen, dann zurückzurudern oder das dann auch einzufangen wieder, das Thema? Oder ist das etwas, wo du sagst, ja gut, das musste er dann sozusagen machen, aber seine innere Haltung ist vielleicht dann doch eine andere? Das muss ich sagen, sehe ich so, ja. Ich denke, dass er es selber das vielleicht anders sieht, als er jetzt eben zurückrudern musste. Ich denke, dass er da ja, seine Meinung eben zurücknehmen musste, aus dem Grund, weil das für einen Verein einfach kein positives Licht wirft, wenn sich ein Spieler da so negativ dazu äußert. Vor allen Dingen, und da reden wir ja natürlich auch, ich meine, du folgst ihm auch auf Instagram, da wirst du nicht der einzige junge Mensch sein auf diesem Planeten. Da geht es ja auch um, ja, ich sag mal, Vorbildfunktion. Du hast es schon mal angesprochen in dem Sinne. Die Frage ist, weil, und das ist das, was mich da so ein Stück weit überrascht hat, und ich habe ja jetzt auch die Möglichkeit, immer auch mal näher an das mannschaftliche Umfeld, beziehungsweise vor Corona, da ist man dann doch mal bei einem Interview mit dabei oder bei irgendeiner Runde oder bei irgendeinem Interview. Der hat für mich immer einen sehr, sehr reflektierten, auch einen intelligenten, aufgeweckten Eindruck gemacht. In dem Zusammenhang. Der hat, also das war vom Typ her oder ist vom Typ her jemand, den hätte ich da gar nicht einsortiert in diese Richtung. Überrascht dich das? Ja, auf jeden Fall. Also mich überrascht es schon, dass er da die Ansicht hat, dass man, also wenn ich es richtig rausgelesen habe, ging es ja darum, dass man sich über den Impfstoff lieber gut informieren sollte und dass das ja nicht so gefährlich sein kann, wenn man sich dafür testen lassen müsste oder so. Genau. In die Richtung habe ich was gelesen. Ja, und das ist halt von ein Original, Anführungsstrichen Originalzitat von jemandem, der in den USA wohl sehr aktiv ist, eine Frauenärztin, wenn ich mich da richtig entsinne, die schon mehrfach durch ihre, ja ich sag mal, kuriosen Ansichten im Zusammenhang mit Corona aufgefallen ist und die man auch tatsächlich, so habe ich es dann auch, sag ich mal, nachrecherchiert oder auch nachgelesen, die dann auch tatsächlich ja mehrfach wissenschaftlich widerlegt worden ist. Also du hast eine sehr, sehr unsichere und sehr, sehr fragwürdige Quelle da zitiert. Ja, also aus meiner Sicht muss man sich als Fußballspieler, gerade bei einem Verein wie eben einem Erstligaverein beim VfL Wolfsburg, bewusst sein, dass man im öffentlichen Licht steht. Und wenn man solche Aussagen trifft, auch mit einem Shitstorm rechnen, gerade, also es kann sein, dass ich da ein bisschen voreingenommen bin. Ich stamme aus einem Ort, das war schon im März der erste Lockdown bei uns, weil bei uns die Zahlen so rasant gestiegen sind und habe viele neue Verwandte, die auch bereits vom Coronavirus infiziert waren. Und da dann als Person, die so in der Öffentlichkeit steht, so ein klares Statement zu setzen, ja. Ist schwierig zumindest auf alle Fälle. Also wie gesagt, da reden wir ja von zweierlei. Was er in seinem privaten Kämmerlein denkt, das kann er meinetwegen denken. Wenn er es öffentlich macht, dann muss er mit Widerspruch letztendlich rechnen, vor allen Dingen auch mit einem heftigen Widerspruch. Ich tue mich da, also ich habe da deswegen auch noch vor allen Dingen ein Problem, weil es halt so massiv negativ abstrahlt. Ich meine, wir haben momentan eine Situation beim VfL Wolfsburg, die eigentlich sehr, sehr positiv ist, die, glaube ich, seit mehreren Jahren lange nicht mehr so positiv war. Also wann waren wir das letzte Mal Vierter? Ja, also jetzt ja. Auch, ne? Also es läuft eigentlich relativ rund. So, und jetzt durch so eine Geschichte, es interessiert doch kein Schwein mehr, ob wir Freitag 2-1 gegen Frankfurt gewonnen haben oder ob wir jetzt gegen Bayern spielen und Vierter sind, ja, und eine tolle Serie auch letztendlich hingelegt haben. Weil jetzt kommen wieder alle aus den Löchern, die sagen, ja, ist ja klar, VfL, unsympathischer Verein, unsympathische und dumme Spieler. Und das ist etwas, da hat Wout bei allem Positiven, was er für uns sportlich geleistet hat, insbesondere auch schon in dieser Saison, allen hier einen Bärendienst erwiesen, aus meiner Sicht. Ja, natürlich ist das eine Aussage, die er im Nachhinein wahrscheinlich bereuen wird. Oder Er hat sich auch, wie gesagt, er hat sich auch schon entschuldigt. So ist es ja nicht. Also er hat ja auch was gesagt, was dazu. Also er hat es ja auch schon dann relativiert und wollte es nicht. Aber sag ruhig, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also, wie gesagt, ich denke, dass das Zurückrudern vielleicht denkt er das ja daheim trotzdem noch anders. Man muss das halt dann vereinsmedial machen. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich seine wirkliche Meinung darüber nicht kenne. Weil du ja vorhin auch mal das Thema Glaubwürdigkeit angesprochen hast. Da bin ich mir nicht zu 100% sicher, ob er es persönlich auch so meint. Aber das ist ja auch komplett irrelevant. Er hat jetzt medial für den Verein zurückgerudert. Klar wirft es jetzt im ersten Moment mal ein schlechtes Licht auf Wolfsburg, so gerade vor dem wichtigen Spiel. Wir sind ja momentan in einem richtig guten Lauf. Aber ich hatte jetzt so, ich verfolge über mehrere Anwendungen so den VfL Wolfsburg und habe eigentlich noch nicht so richtig viele Berichte darüber gelesen, was jetzt die Aussage von Wout für einen Impact hatte. Also ich hoffe, dass das mehr oder weniger glimpflos vorübergeht, das Ganze, bevor jetzt das Bayern-Spiel kommt, dass das hoffentlich keinen so großen Impact auf die Mannschaft und auch auf das Bild vom VfL hat. Ja, also da kenne ich die Medien eigentlich gut genug, dass so ein Ding eigentlich in der Regel sehr gerne aufgenommen wird, um dann auch natürlich, ich will nicht sagen, vor dem Spiel nochmal Thema sein wird, aber natürlich, wenn das schief geht gegen Bayern, ja, wie es ja eigentlich immer schief geht, wenn man gegen Bayern spielt oder in München, wird man natürlich diese Frage auch stellen, ob das nochmal irgendwie ein Störfeuer gewesen ist. Also egal, wie du es drehst und wendest, es ist ein Ding zur Unzeit wiederum gewesen und es ist etwas, was mich persönlich halt nervt, insbesondere darüber hinaus, ganz davon abgesehen, dass ich mit der Meinung nicht konform gehe, die Wout Weghorst an den Tag legt. Und was mich da persönlich auch so, ich will sagen, daran erschreckt hat, ich habe den halt eigentlich so als straighten Typen, auch wie gesagt, wahrgenommen als einer, der sagt seine Meinung und der ist da auch total reflektiert und der gibt dann auch ohne Probleme dann so sein Statement ab, ja, und der ist dann halt, der ist auch ehrlich, so kommt es jedenfalls rüber, der ist jedenfalls immer, wenn er sich mit dir unterhält, das ist jetzt keiner, der irgendwie, merkt man ja auch seinen Interviews, der irgendwie taktiert oder sonst was, der haut ja auch schon mal gerne einen raus oder mal macht mal einen Spruch, wo du denkst so, ja, okay, das ist jetzt nicht mediengeschliffen und so weiter, absolut okay, das finde ich auch gut, deswegen habe ich eigentlich jetzt gedacht, da würde gerade was die Folgen von Corona angeht, ja, ich sag mal ein bisschen, gerade auch was er ja selber auch mitgemacht hat, du hast die Mannschaftskameraden angesprochen, aber du hast auch oder weißt ja auch was drumherum, Hygienekonzept, wie die DFL vorgegangen ist, also der Verein hat ja wirklich alles gemacht, um diesen Spielbetrieb aufrecht zu erhalten, ja, also dieses sich selbst nicht bewusst sein, in so einer privilegierten Situation zu sein, in so einer Situation, wie wir in diesem Lande, die wir in diesem Lande nun mal haben, dass er das sozusagen so, ich will nicht sagen leichtfertig da das Klo runterspült, aber so in die Richtung geht das schon für mich, so von meinem Empfinden her. Wie geht's dir damit? Ja, also man kennt ihn ja als Spieler, der ehrlich ist, der auch gerne mal, der kein Blatt von Mund nimmt unbedingt und der seine Meinung sagt, da gebe ich dir recht. Wo man sich natürlich die Frage stellen muss, warum ausgerechnet jetzt? Also ich meine, wenn er seine Meinung da kundtun möchte, warum vor dem mehr oder weniger richtungsweisenden Spiel gegen Bayern am Wochenende? Weil ein Spiel gegen Bayern ist so ein Spiel, wenn du gut punktest, wirst du da den Rest der Saison von zehren können, weil man gegen den Gegner wie Bayern mal Punkte geholt hat. Und wieso bringt er die Aussage genau jetzt? Also ja, das fällt so in den Bereich der Spekulation. Es kann ja auch sein, dass das Thema Impfproblematik oder Impfthematik in Holland oder in seiner Heimat nochmal ganz anders diskutiert wird als in Deutschland. Das kann ja auch alles sein. Also da haben wir ja, also da fehlen mir jetzt ein bisschen, ehrlich gesagt, die Hintergründe. Ja, aber wie gesagt, wenn ich Spieler beim VfL Wolfsburg bin, momentan so eine Aufmerksamkeit zu Recht durch meine sportlichen Leistungen auch bekomme und mich dann so äußere, dann muss ich damit rechnen, dass das am Ende mir und auch vor allen Dingen dem Verein negativ ausgelegt wird. Und das ist in vielfacher Form passiert und auch die Art und Weise, das muss man auch mal sagen, obwohl ich nicht konform gehe mit dem, was Wout da gepostet hat, aber ich auf keinen Fall gehe ich konform mit den Reaktionen, die es da gegeben hat, die da zum Teil stilistisch und auch vom Wortgehalt echt unter der Gürtellinie waren. Das hat zum Teil echt geklungen, ja, vor allen Dingen auch von renommierten Sportjournalisten, ja, die ihn da als Vollhorst, um dieses schöne Wortspiel da nochmal zu bemühen, ja, beschimpft haben, in Anführungsstrichen. Also das sind so Sachen, wo ich sage, Moment mal, liebe Freunde, umgebracht hat er jetzt auch keinen. Ja, ja, das ist richtig, ja. Ich meine, er hat halt seine Meinung geäußert und klar, viele sehen die Meinung nicht als richtig an, ich auch nicht, aber das nennt man Meinungsfreiheit, das ist ja auch richtig, okay. Richtig, ja. So, ja. Ich meine, letzten Endes, wie du schon sagst, er hat letzten Endes nur seine Meinung geäußert. Man muss damit nicht 100% übereinstimmen, gerade weil es eben aktuell ein sehr kontroverses Thema ist. Aber er hat sich ja dann eben auch öffentlich dafür entschuldigt. Ja. Können wir auch, glaube ich, mit einem Nachsatz noch einen Strich drunter machen. Und zwar, wenn er, was ja durchaus sein kann, es sind ja alle verunsichert in diesen Zeiten. Warum soll das für einen Profifußballer nicht gehen? Also ich glaube dem auch, dass der Angst um seine Familie hat und dass der nur das Beste will für seine Kinder und was weiß ich was, gar keine Frage. Und der will, glaube ich, auch nicht ernsthaft, dass da irgendeiner schweren Schaden durch eine Krankheit davon trägt. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber wenn ich dann verunsichert bin und nicht weiß, was Sache ist, ist da mein erster Gang, bei Instagram was zu posten von einer, ich sag mal, Verschwörungstheoretikerin, die sich in der Vergangenheit schon mehrfach merkwürdig geäußert hat? Oder gehe ich vielleicht mal zu meinem Verein hin, der mich sowieso jeden Tag gesundheitsdurchcheckt, dass es kracht, ja, und frage mal bei den ganzen Connections, die du hast, bis zum Wolfsburger Gesundheitsamt oder sonst was, und da sage ich, die Fragen, die ich habe, ja, die kann mir vielleicht mal da mal ein richtiger Experte beantworten, vielleicht mal ein Arzt oder tatsächlich auch mal ein Wissenschaftler. Also was wäre der richtige Weg? Und da hätte ich eigentlich gedacht, dass da das dann auch entsprechend das Gehirn sich einschaltet und gesagt wird, das mache ich erstmal, da frage ich doch erstmal beim Verein nach, bevor ich da jetzt irgendwie so einen Krams da verbreite, in Anführungsstrichen. Ja, da gebe ich dir recht. Also im Nachhinein denkt er sich wahrscheinlich selber, war eine blöde Nummer. Aber daraus, denke ich, wird er auch nur lernen. Ja, hoffen wir das natürlich auch. Und damit haken wir das Thema auch mal ab und kommen ja zu den hervorragenden und positiven Seiten des Wout Weghorst, der ja im Spiel gegen die Frankfurter das 2:1 gemacht hat, das haben wir vorhin schon gehört. Aber zur Einstimmung jetzt auch auf den sportlichen Bereich hier im Wölferadio hören wir uns natürlich auch nochmal den Ausgleich an, den Elfmeter, der rausgeholt wurde nach einem Handspiel von Ilsanka. Ich glaube, Maximilian Philipp hat ihm da an die Hand geschossen und dann Wout vom Punkt. Das hören wir uns mal an, noch einmal bei Wölferadio Arena Live mit Roy und mir. Und dann ist ein Frankfurter da und kriegt nur eine Hand an den Ball und deswegen gibt es jetzt völlig zu Recht aus meiner Sicht Strafstoß und Wout Weghorst hat jetzt die Möglichkeit und macht hier den Ausgleich. Wout, er läuft an, der Ball ist freigegeben. Schießt und Tor! Jawohl, 1:1! Jawohl! 2 Elfmeter! Torschütze ist unsere Nummer 9. Wout Weghorst! 1:1 und der VfL Wolfsburg abermals seine Comeback-Qualitäten unter Beweis gestellt. Kommt nach einer Führung zurück. 1:1 und jetzt ist noch einiges auf der Uhr hier. Knappe Viertelstunde noch in der Volkswagen Arena, dass wir das Spiel hier vielleicht noch gänzlich drehen können. Ja, 2:1 gegen Frankfurt. Max, für dich ein verdienter Sieg oder sagst du eigentlich, doch ordentlich schon Glück gehabt? Also ich finde schon, dass es ein verdienter Sieg war. Wir haben das Spiel auch sehr lange dominiert. Aus meiner Sicht war das Gegentor einfach unnötig. Aber der Sieg, auch durch das schöne Tor dann zum Schluss, auf jeden Fall verdient. Ja, super rausgespielt, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt. Ich fand, die Truppe hat sehr, sehr stark begonnen. Also man hat sehr, sehr gut losgelegt gegen die Frankfurter. Da hat man aber das Tor nicht gemacht. Danach hat man so gesehen, Frankfurter besser ins Spiel gekommen. Und dann hat man so ein bisschen den Faden verloren. Woran machst du das fest? Warum glaubst du, liegt das? Dass man dann irgendwie gemerkt hat, oder haben sich die Frankfurter einfach nur besser drauf eingestellt? Oder hat man selber gemerkt, jetzt haben wir das Tor nicht gemacht, scheiße, jetzt ist so ein kleiner Bruch im Spiel? Also ich glaube, du meinst dann die Schlussphase der ersten Halbzeit so, ja, in die Richtung, genau, oder? Richtig. Ja, ich weiß nicht. Das können mehrere Punkte sein. Ich denke, dass man sich da irgendwo verfährt vielleicht mit seinem ursprünglichen Spielplan, da gegen die Frankfurter irgendwo durchzukommen. Denen geht es dann eventuell genauso, dass man da mit seinen ursprünglichen Ideen nicht mehr weiterkommt und da, wie wir in Bayern manchmal sagen, da steht wieder Ochs vorm Berg und nicht so recht weiß, wohin. Und da hilft dann manchmal vielleicht so eine kleine Halbzeitansprache vom Trainer, die dann ein oder zwei kleine Nuancen setzt, die dann in der zweiten Halbzeit das Ruder rumreißen können. Ja, wobei wir dann in Halbzeit 2 natürlich erstmal in Rückstand geraten sind, vorher noch eine Riesenchance dazugelassen haben nach einem Fehler von Lacroix auf der Seite und da war auf einmal hin alles offen und Kostic kommt da relativ frei zum Schuss. Also normalerweise muss er den natürlich machen, das war somit die größte Chance da auch, glaube ich, dann so weit im Spiel. Und dann gibt es diesen, ja, ich sag mal, darf ich dämlich sagen? Max, sag du es mir. Ja, ich denke schon. Elfmeter. Also da, das kann eigentlich nicht sein, dass so ein Ding da passiert. Und ja, lassen sich die Frankfurter natürlich dann nicht nehmen, so eine Chance. Und dass da jetzt auch noch Bas Dost gewesen ist, ne? Schöne Grüße. Bitte. Dann hätte auch tatsächlich sich mal sparen können, hätte er gerne auch Castells in die Arme zurückspielen dürfen, das Ding. Ja, aber klar, gut, dann liegst du dann 0-1 zurück. Aber dann ist etwas passiert, was ich halt massivst die letzten Jahre so noch nicht gesehen habe, beziehungsweise das ist eine Qualität, die dieser Mannschaft jetzt innewohnt. Die kommt nicht nur zurück, sie hatten also jetzt das Comeback, sondern die versucht, das Ding auch noch zu zwingen. Und in dem Fall hat es dann auch noch funktioniert. Das habe ich jahrelang vermisst und das finde ich super, dass das jetzt so eine Entwicklung offensichtlich stattgefunden hat. Geht dir das auch so? Ist das auch so eine, siehst du auch diese Entwicklung oder sagst du, okay, das ist jetzt eher, ist jetzt mal ein Fall gewesen, dass wir das Spiel da gegen Frankfurt so mal richtig jetzt gedreht haben? Ich sehe das auch als Entwicklung. Also wenn man die letzten Spiele betrachtet oder allgemein, das zeigt sich ja schon die ganze Saison, die Comeback-Stärken vom VfL Wolfsburg sind enorm gestiegen. Die kämpfen, die beißen, die wollen gewinnen, die sind hungrig auf den Sieg und ich finde, das merkt man mittlerweile in jedem Spiel. Auch gegen Köln, die wollten das 3-2 eigentlich unbedingt haben, haben es dann leider am Schluss nicht geschafft. Aber das hat ja dann gegen Frankfurt dann am Schluss trotzdem geklappt. Ja, und auch sonst kann man sagen, eine sehr gute Leistung insgesamt vom VfL Wolfsburg. 18-7 Torschüsse, die Laufleistung mit 113 Kilometern fast deckungsgleich mit Eintracht Frankfurt. Dann einen deutlichen Ballbesitzvorteil, 54%, bessere Zweikampfquote, 56%, 8-1 Ecken. Also da hat man schon gesehen, wer da nach vorne gespielt hat, ein Stück weit bei dem Spiel. Also Frankfurt war schon recht passiv. Was nicht geht, nach wie vor 73% Passquote. Das ist, ich will nicht sagen unterirdisch, aber das ist für eine Spitzenmannschaft auf Rang 4 jetzt, wie wir liegen, oder Castells hat ja heute gesagt, wir sind noch keine Spitzenmannschaft. Ja, daran kann man sehr gut festmachen, finde ich. 73%, Frankfurt 67%, Zweikampfquote, Passquote, die waren noch schlechter mit 67%. Jetzt hatte ich gedacht, man hat schon so ein bisschen behoben, das Thema Präzision im Spiel nach vorne. Warum immer noch mal wieder diese Rückfälle? Das ist eine gute Frage. Ich denke, dass wir offensiv ein ziemlich riskantes Spiel spielen. Also was heißt riskant? Wir wollen ziemlich schnell nach vorne spielen und gehen da mit Pässen sehr oft ziemlich viel ins Risiko. Und da kommt halt dann der ein oder andere Ball auch mal nicht an. Wichtig ist, dass man dann wieder defensiv gut steht. Ich weiß nicht, vielleicht fehlt da auch noch bei gewissen Spielern so die Eingespieltheit im Verein, wie bei Maximilian Philipp oder bei so Neuzugängen. Aber es ist schwer zu sagen, warum da dann der Pass nicht mehr ankommt. Ja, vor allen Dingen, und das ist sehr bemerkenswert, also wir haben einen Spieler in der Mannschaft, der kommt auf 90% Passquote in dem Spiel gegen Frankfurt. Weißt du, wer es ist? Ich tippe mal entweder auf irgendeinen Innenverteidiger oder auf Maximilian Arnold. Genau, Maximilian Arnold, 100 Punkte, korrekt, richtig. 90% Passquote, 40% Zweikampfquote, 11,6 Kilometer gelaufen. Also das ist schon echt eine starke Partie wieder gewesen. Und das Problem ist, er ist der einzige Spieler, der diese Werte erreicht, also der diesen Wert erreicht mit der Passquote. Das heißt, wenn der die Kugel hat am Fuß, dann kommt da meistens was Passables bei raus. Bei allen anderen musst du das Gefühl oder das Risiko, besteht das Risiko oder hast du vielleicht das Gefühl, dass es nicht klappt. Einen anderen, den ich positiv herausheben möchte, ist tatsächlich dann wieder Wout Weghorst als Stürmer. 87% Passquote, 55% Zweikampfquote, auch sehr gut. Ne, 2 Tore gemacht, 5 Torschüsse, 10,8 Kilometer fast gelaufen. Also er hat ja selber gesagt, das ist kein gutes Spiel von ihm gewesen. Die Zahlen sagen eigentlich was anderes. Ja, Wout ist da immer sehr selbstkritisch, wenn es um seine eigene Leistung geht. Ja, ja, und weil du es gerade auch angesprochen hast, ne, die Innenverteidiger, in Brooks, also eigentlich die den einfachsten Passweg normalerweise haben, dem Torwart, wenn der den Ball nicht zufällig wegschwacken muss, der Jay Brooks mit 73% und Maxence Lacroix hinten aus der Abwehr mit 63% Passquote. Das ist natürlich etwas, wenn da wirklich so wirklich jeder zweite Ball fast zum Gegner geht, hätte ich jetzt fast gesagt, dann ist das natürlich eine Katastrophe, was insbesondere das Aufbauspiel angeht. Und ich glaube, deswegen haben wir dann auch im Laufe des Spiels immer mehr, also das wurde immer schwieriger, die Frankfurter dann zu bespielen, hatte ich so den Eindruck, weil uns die wieder mal die Präzision so gefehlt hat. Ja, das Spiel hinten raus ist fast das Wichtigste im aktuellen Spiel vom VfL und wenn da die Pässe nicht ankommen, wird es natürlich schwierig. Einer, der sein Comeback gefeiert hat und das aus meiner Sicht sehr, sehr gut gemacht hat, Kevin Mbabu auf rechts zusammen mit Riedle Baku. Wie hast du ihn gesehen? Wie hast du Kevin gesehen nach seinem Verletzungs-Comeback? Also ich fand, das war eine richtig solide Leistung rechts außen. Hat mir sehr gut gefallen im ganzen Spiel. Und was mich besonders überrascht hat, er macht sein erstes Spiel nach Verletzungspause mit einem Partner, mit dem er vorher noch nie zusammengespielt hat, in Form von Riedle. Und das funktioniert. Die bringen so eine Leistung, ja, das hat mich schon vom Hocker gehauen. Ja, 73% Passquote bei ihm, auch ausbaufähig, und 50% Passquote, soweit so okay, möchte ich sagen. Ja, machen wir mal einen Strich drunter, und zwar beim Thema Frankfurt. Insgesamt haben wir gesagt, doch aus, zwar Arbeitssieg, aber doch aus verdient, Platz 4 in der Tabelle. Wie fällt dein Fazit zur aktuellen Form aus des VfL Wolfsburg? Die aktuelle Form überzeugt mich schon, vor allem durch die Siege, die wir in letzter Zeit holen konnten. Vielleicht war das ein oder andere Unentschieden dabei, wo man hätte sagen können, okay, da müsste eigentlich gegen so einen Gegner mehr drin sein. Ich glaube aber auch, dass wir aktuell in einer Form sind, die wir in den letzten Jahren nicht oft hatten. Also wir gehen mit Selbstbewusstsein in die Spiele, mit Selbstvertrauen. Wir wollen den Sieg holen und wissen auch, dass wir gegen manche Mannschaften den Sieg holen können. Und ich denke, das ist was, das uns für den Rest der Saison auf jeden Fall noch einiges an Spaß bereiten sollte. Im Blickpunkt. Max aus Tirschenreuth ist zu Gast, VfL-Fan und Wölfe-Radio-Hörer. Tirschenreuth liegt in Bayern und natürlich ist er damit dann auch der perfekte Gesprächsgast für das, was jetzt noch folgt. Natürlich der Ausblick auf das Spiel gegen den FC Bayern München am Mittwoch. Aber erstmal, Max, möchte ich nochmal fragen, wenn du da, ja, ich sag mal, unterwegs bist bei dir zu Hause, da bist du wahrscheinlich der einzige Wolf, ne, der da so strolcht. Ja, tatsächlich. Also ich kenne noch einen, der auch Wolfsburg-Fan ist, aber ansonsten ist bei uns hier alles mit Bayern-Fans oder Nürnberg-Fans besetzt und andere Vereine sind da ein ganz kleines Licht. Wie ist es denn so unter Bayern-Fans? Also was kriegst du denn da für Reaks auch jetzt, wenn du sagst, du bist VfL-Fan? Also ich sag mal, zu 90% wird es dann angenommen. Natürlich kommen da auch immer mal wieder die Sprüche dann, gerade wenn Wolfsburg gegen Bayern eben spielt. Es sind ja in den letzten Jahren nicht immer besonders gute Ergebnisse rausgekommen. Weiß Gott nicht, nein. Ja, aber also die sind auch meistens trotzdem recht freundlich, die Bayern-Fans. Also es gibt natürlich immer wieder so ein, zwei Ausreißer, die da dann sticheln, aber so im Großen und Ganzen kann man sich mit denen gut über Fußball unterhalten. Und wie ist so die Wahrnehmung vom VfL Wolfsburg? Also das ist mal immer etwas, was ich auch sehr, sehr wertvoll finde, wenn man so ein bisschen Einblick mal von außen bekommt. Also ich habe ja immer wieder auch Gäste zu Gast, mal aus Irland oder aus Finnland oder so, jetzt mal aus dem richtigen Ausland, nämlich aus Bayern, ja, die man hat, die dann mal auch sagen können, wie ist es denn eigentlich, wie wird denn unser Verein wahrgenommen? Also gerade dann auch in der Fremde. Ich meine, du kriegst es ja wahrscheinlich auf Arbeit dann auch hautnah mit. Also wie wird denn der VfL insgesamt gesehen? Kannst du das mal beschreiben? Der VfL Wolfsburg wird schon als Verein angesehen, der durchaus Ambitionen hat, international mitzuspielen. Die sind sich bewusst, dass der VfL Wolfsburg nicht so viele Fans hat. Meistens heißt es dann, ach, du bist der eine Fan da. Hatte die üblichen Sprüche, ja, die. Richtig, ja. Mhm. Oder dass ich von Volkswagen bezahlt werde oder so. Das hört man dann ab und zu. Aber ja, so im Großen und Ganzen wird der VfL dann nicht als Sonderling betrachtet oder so, sondern als ganz normaler Bundesliga-Verein. Und man hat sich also etabliert aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht ja, durchaus. Also es gibt da eigentlich keine großen Widersprüche aus der näheren Umgebung dann, ja. Gut. Bis auf das, dass man halt als Wolfsburg-Fan dann trotzdem immer ein bisschen heraussticht aus der Masse, die bei uns ja doch sehr viel rot-weiß ist. Ja, das ist klar, aufgrund der Erfolge des FC Bayern in den letzten Jahrzehnten auch keine große Überraschung, würde ich jetzt mal sagen. Dann kommen wir doch mal aufs Spiel und den Ausblick auf den FC Bayern, auf das Spiel beim deutschen Meister vom VfL Wolfsburg am Mittwoch. Ja, also normalerweise können wir uns das sparen, die Auswärtsfahrt, denn wir haben noch nie in der Bundesliga-Geschichte dort gewonnen. Ein paar Unentschieden waren mal drin, aber was gewonnen haben wir in Bayern nie. Ist jetzt aufgrund, und das ist ja die spannende Frage, dass die Bayern so ein bisschen, ja, ich sagen, schwächeln oder ein anstrengendes Jahr hatten und der VfL eigentlich in einer guten Form ist. Komm, gib uns Hoffnung, Max. Können wir Hoffnung haben, wenn wir da hinfahren, dass mal was geht? Ich denke, wir können Hoffnung haben, ja. Ich denke mir das zwar jedes Jahr, zum Beispiel war letztes Jahr Lewandowski verletzt, aber ich denke, dass der FC Bayern gerade in einer Form ist, in der er schlagbar sein könnte für uns. Das Ziel ist natürlich immer, gegen Bayern überhaupt Punkte zu holen. Aber aktuell haben die so einen Spielplan, viele Spieler sind verletzt, viele Leistungsträger sind aktuell nicht in der Form, in der sie immer sind. Ich denke, dass ein Punkt schon drin ist für uns und über einen Sieg würde ich mich natürlich am meisten freuen. Was macht denn die Bayern im Moment so anfällig? Kannst du das irgendwie beziffern? Ich denke, die sind also ein bisschen überspielt natürlich. Bei dem Spielplan, die haben, unter der Woche gegen irgendwelche Top-Mannschaften aus Europa zu spielen und dann am Wochenende mit der Bundesliga, das hat sich jetzt vor allem durch den Corona-Spielplan ja dann auch in den verletzten Zahlen gezeigt bei Bayern. Und deswegen denke ich, dass da diese Saison oder bei diesem einen Spiel viel für uns drin ist. Auf einen Spieler wird ja natürlich immer besonders geschaut in Reihen des FC Bayern, wenn es gegen den VfL Wolfsburg geht. Robert Lewandowski, du hast ihn auch eben schon angesprochen. Ja, der fleischgewordene Albtraum, möchte ich mal sagen. Kein Spiel gegen Wolfsburg ohne Lewandowski-Tor, könnte man letztendlich auch sagen. Wie schätzt du momentan das ein? Glaubst du aber, ist er auch einer, der auf dieses Überspielcharakter, dieses Überspieltheit-Charakter auch so momentan zutrifft? Er ist ein Spieler, der, denke ich, trotzdem noch professionell seine Leistung abliefern wird. Das ist einfach ein Weltklasse-Stürmer, Robert Lewandowski. Und ich gehe davon aus, dass er das Ganze noch ein bisschen besser wegsteckt als ein paar von seinen Kollegen. Ich denke, da geht es dann eher so um defensive Konzentriertheit bei den Bayern. Ich glaube, das ist jemand, der zieht sein Programm vorne durch, schießt weiter seine Tore, aber am Wochenende dann hoffentlich nicht. Am Mittwoch, weil am Wochenende, das ist nämlich ein gutes Stichwort, am Wochenende, und da ist dann auch die Frage, ob das eine Rolle spielt bei den Bayern, nämlich spielen sie gegen Leverkusen. Leverkusen ist Spitzenreiter im Moment. Also ist es vielleicht so, dass man vielleicht bei Bayern sagt, okay, Wolfsburg gewinnen wir eh immer und gegen wichtiges Spiel gegen Leverkusen, also schonen wir vielleicht auch den einen oder anderen Spieler, oder glaubst du, dass die da insbesondere gegen uns dann auch mit voller Kapelle dann auch auflaufen? Ja, also man sieht ja aktuell, dass sie mehr oder weniger zur Rotation gezwungen sind in manchen Spielen. Ich meine, das Backup beim FC Bayern ist trotzdem noch ein Traumspieler für sehr, sehr viele Vereine, sage ich mal. Aber es kann durchaus sein, dass die da mal sagen, okay, wir rotieren mal ein bisschen durch. Also halte ich auch für sehr realistisch. Sehr interessant könnte sein, wenn es dann zu einem polnischen Duell wieder kommt. Bartosz Białek, er hat ja auch wieder gespielt gegen Frankfurt, da auch eine gute Partie gemacht nach seiner Einwechslung, wie ich finde. Hat dann auch gesagt, wenn er gegen München spielt, wäre es ja total toll, weil dann könnte er Lewandowski noch mal ein paar fragen, ob der ein paar Tipps hat. Wie siehst du momentan auch unseren Neuzugang, den Bartosz? Ich muss sagen, ich war schon von der Ankündigung vom Transfer sehr begeistert. Ich finde es immer cool, wenn wir junge Spieler zum VfL holen, die Potenzial haben, sich sehr weiterzuentwickeln. Und er hat ja sein Potenzial auch in den Einsätzen, die er schon gehabt hat, schon angedeutet. Ich habe mich sehr gefreut für ihn, als er dann sein erstes Tor geschossen hat. Und auch die ein oder andere Szene gegen Frankfurt, da denke ich zum Beispiel an seinen Kopfball, lassen schon durchglänzen, dass er ein großes Potenzial hat, und ich denke, er wird nicht ohne Grund in Polen auch schon als nächster Lewandowski gehandelt. Ja, wobei mit solchen Vergleichen muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, also wie viele neue Maradonas ich in diesem Leben schon gehört habe, dass es derjenige sein soll, und am Ende war er dann doch eher ein Bankdrücker irgendwo, deswegen gebe ich auf solche Prophezeiungen immer relativ wenig, aber schön wäre natürlich, wenn Bartosz da bei uns auch seinen Weg machen wird und vielleicht ja dann auch als Einwechselspieler am Mittwoch dann auch nochmal glänzen kann, vielleicht sogar schon mal nochmal treffen kann. Einen Treffer hat er ja schon erzielt in der Bundesliga. Was erwartest du denn für ein Spiel gegen Bayern am Mittwoch? Also wir sind ja relativ, jetzt haben wir auch dominant aufgetreten. Wir wollten ja was mit dem Ball zu tun haben. Wir wollten ja auch nach vorne spielen. Glaubst du, dass Oliver Glasner dann eher doch das Spiel den Bayern überlässt oder zwangsweise überlassen muss? Oder werden wir da unser Heil auch eher in der Offensive suchen? Ich denke, das ist schwer zu sagen. Ich denke, am Anfang liegt der Fokus vor allem darauf, in der Frühphase des Spiels kein Tor zu kassieren. Ich denke, ein frühes Gegentor gegen Bayern ist immer sehr, sehr schwierig. Also am Anfang erstmal defensiv gut stehen und dann eben versuchen, aus den Ballbesitzphasen was rauszuholen. Ich denke nicht, dass wir uns verstecken werden, dort hinten reinstellen werden gegen Bayern. Ich denke, wir werden weiter versuchen, unser System durchzuziehen. Und ich denke auch, dass durchaus in die Offensive gespielt wird, dass wir uns nicht eben nur auf die Hintermänner verlassen und gut verteidigen, sondern dass wir auch offensiv agieren wollen und gerade mit dem Selbstvertrauen, das wir jetzt durch die letzten Spiele geholt haben, auch etwas offensiver spielen werden. Traust du dich einen Tipp? Ein Tipp ist schwierig. ich tippe jetzt mal optimistisch auf ein Unentschieden und würde mich über einen Sieg natürlich noch mehr freuen. Ja, wie gesagt, statistisch gesehen sehr unwahrscheinlich, dass wir gewinnen, aber vielleicht ist ja mal wieder ein Unentschieden drin. Ich habe immer so das Problem, ich orte mich jetzt, obwohl ich ja sonst gerne mal den Optimisten raushängen lasse, ja, aber gerade was die Spiele gegen Bayern angeht, da überwiegt bei mir echt die Skepsis, so heißt es richtig, glaube ich. Denn, und das ist immer das Problem gewesen, wenn der VfL Wolfsburg nach München gefahren ist, mit einer, ich sag mal, angeblich mit einer breiten Brust, mit einigermaßen guten Ergebnissen im Rücken, mit einer guten Position, so, dann gab es immer eine Klatsche, soweit ich mich erinnere. Dann gab es immer auf den Arsch. Wenn du da hingefahren bist und keiner hat mit irgendwas gerechnet, sondern jeder hat gedacht, die hauen uns 8-0 weg, so wie Schalke, dann hast du meistens einigermaßen performt. Da hast du dann sogar dir dann noch irgendwas erkämpft. Ja, oder hast unglücklich verloren oder sonstige Geschichten. Aber immer wenn du das Gefühl hattest, die ist gefestigt, die Truppe, da geht was, und jetzt haben das ist dann das nächste Alarmsignal, haben sich die Spieler nach Frankfurt noch hingestellt und haben gesagt, ja, dort dem Motto, Bayern kann kommen, wir sind jetzt selbstbewusst und wir wollen was machen. Also ganz viel, das ging da meistens in die Hose, wollte ich sagen. Und für mich wird ganz viel darauf ankommen, und das hat man bei den vielen Auftritten in München in über 20 Jahren Bundesliga dann auch immer gesehen. Wenn du da antrittst und bist mit einer knappen Niederlage zufrieden, dann kriegst du da den Arsch versohlt. Also du musst tatsächlich so selbstbewusst auftreten, du musst ja auch ein bisschen das Herz in beide Hände nehmen und ein bisschen couragiert auftreten. Und wenn du da nur darauf achtest, dass dir da keiner den Ball durch die Hosenträger spielt, dann wirst du da gnadenlos abgefertigt, bin ich der Meinung. Deswegen, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber mein Optimismus hält sich leider etwas in Grenzen, gerade aufgrund dieser Rahmenbedingungen. Klar, ja. Ich meine, das ist eben ein besonderes Jahr. Der Spielplan wird wahrscheinlich nie wieder so eng gestaffelt sein wie dieses Jahr, auch mit der EM nächstes Jahr. Und deswegen, ja, bin ich einfach gespannt, was rauskommt. Gegen Bayern muss man immer einen guten Tag erwischen, denn sonst hat man da keine Chancen. Ja, also dieses vor diesem Wann, wenn nicht jetzt, ja, so nach dem Motto, das habe ich auch schon einige Male immer gehört in der Vergangenheit, und dann, weißt du, fällt dann Lewandowski aus und so weiter, und dann wer macht das Tor, dann irgend so einer, der Zirkze hieß oder so, weißt du, oder denkst du, ey, was ist das denn? Ja, so, also da kommst du ja schon ein bisschen veralbert vor. Insofern keine guten Vorzeichen vor den Spielen gegen Bayern, aber vielleicht klappt es ja dann doch irgendwann mal, das werden wir dann ja vielleicht schon am Mittwoch sehen. Der VfL Podcast. Das Wölferadio neigt sich dem Ende für diese flinke Ausgabe in der englischen Woche vor dem Spiel beim FC Bayern München. Der Max aus Tirschenreuth, tiefrot, was soll ich sagen, verseuchtes Gebiet, also alles Bayern-Fans da um dich rum, aber er hält die grün-weiße Fahne hoch, ist VfL-Fan. Warst du denn schon mal in Wolfsburg? Konntest du ja schon mal ein Spiel angucken überhaupt? Also mal ein Heimspiel? Ich war tatsächlich schon zweimal im Stadion, ja. Und wie war's? Es war wirklich sehr cool. Was mir vor allem in Erinnerung geblieben ist, war das zweite Spiel. Da war ich zu Gast im Euroleague-Spiel gegen Gent. Das Ergebnis war leider nicht ganz so toll, aber was so ums Spiel herum passiert ist, war dafür umso schöner. Ja, erzähl mal. Ich war da nämlich mit meinem Cousin am Spiel. Wir sind an dem Tag eben angereist und haben uns dann auf dem Weg ins Stadion gemacht und haben da zwei, wer denkt, VW-Mitarbeiter getroffen. Ach, die gibt's hier? Tatsächlich, ja, haben da zwei getroffen, die haben uns dann den Weg zum Stadion gezeigt. Wir hatten da mit Google Maps irgendeine Route mitten durch die Stadt, und die haben uns dann da so ein, zwei Schleichwege gezeigt, mit denen man schneller zum Stadion kam, und haben sich da ein bisschen unterhalten. Und nachdem wir dann so die Standardwitze, dass wir BMW-Fahrer sind und sie VW-Fahrer, aufgeklärt haben, sind wir dann beim Stadion angekommen und haben zusammen dann noch ein Bierchen getrunken. Und was dann passierte, hat mich sehr gefreut, weil mein Cousin, der ist eigentlich neutraler Fußballzuschauer. Und dann hat der eine von den beiden eben gemeint, ja komm, wenn du heute VfL-Fan wirst, dann schenke ich dir meinen Fanschal. Und hat den wirklich den Schal dann hingehalten und sagt, nimm ihn mit, geh in die Kurve, feier ab. Mein Cousin hat es dann letzten Endes nicht angenommen, aber wäre ich zu dem Zeitpunkt noch nicht VfL-Fan gewesen, dann wäre ich es dann geworden. Ah. Er hat auch eben die Familie in der Kurve erwähnt und ja. Das ist ja eine schöne Geschichte. Also das glaube ich, ist auch der Punkt, wo der Fußball von lebt. Also gerade das, was wir ja im Moment leider aufgrund von Corona nicht haben können, dieses Wir-Gefühl, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, diese emotionale Nähe, die sich da letztendlich aufbaut. Und ja, das ist natürlich wunderbar. So muss es, glaube ich, auch sein, dass man auch Leuten, die nicht so häufig dann nach Wolfsburg kommen, aber dass man die dann aufnimmt, dass man sich mit denen unterhält, ein Bierchen trinkt, über Fußball redet und so weiter und so fort. Und man sieht, Max, an dir, das macht Eindruck. Auf jeden Fall, ja. Und das erzähle ich dann auch gern weiter. Also es sind so Geschichten, die, denke ich, findet man nicht in jedem Stadion. Absolut, das sehe ich auch so. Und deswegen ist ja der VfL Wolfsburg unser Herzensverein. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass du auch ein bisschen missionarischen Geist an den Tag legst und noch ein paar überzeugst da bei euch. Ich gebe mein Bestes. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, und wenn ihr auch mal so wie der Max hier zu Gast sein wollt im Wölferadio, nach dem Motto, ich bin VfL-Fan und wollt auch mal meine Meinung sagen zur aktuellen Situation und ja, zum Drumherum und auch wie ich VfL-Fan geworden bin und vielleicht auch von weiter her komme, dann immer gerne, so wie es der Max heute gemacht hat. Ich danke dir jedenfalls, dass du heute da gewesen bist. Ich sage auch vielen Dank, dass ich in der Serie, Entschuldigung. Kein Problem. Ich sage auch vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte. Ja, hat mich auch gefreut und dann werden wir dann mal schauen, ob wir dann in deiner bayerischen Heimat tatsächlich was mitnehmen am Mittwoch. Übertragen wird das Ganze natürlich wieder von Wölferadio Arena Live. Malte und Jan sind am Start, übertragen dann das Spiel VfL Wolfsburg beim FC Bayern München. Und ja, hoffentlich werden wir dann auch was mitnehmen. Die beiden sind ja ein bisschen unter Druck, nachdem ich ja jetzt das Last-Minute-Ding eingefahren habe gegen Frankfurt. Da müssen die ja was holen, sonst gibt es wieder Sprüche bei uns in der Gruppe. Aber das werden wir dann sehen. Und am Samstag, das nehme ich schon mal vorweg, weil es wird ja keine Folge im Wölferadio mehr geben in dieser Woche, zum letzten Bundesliga-Heimspiel in diesem Jahr gegen den VfB Stuttgart. Da bin ich dann wieder am Start mit einem Überraschungsgast und hoffentlich seid ihr dann auch wieder mit dabei und hört gerne rein. Ansonsten gilt natürlich wie immer, schreibt mir gerne, wie euch das denn hier so gefallen hat, was wir hier so verzapfen, wie der Max so als Gast gewesen ist, was der Lenny wieder für Mist erzählt hat und so weiter und so fort. Immer her damit, schreibt gerne beim Wolfsblog oder auch über die sozialen Medien. Und ja, dann wisst ihr, was ich sage am Ende. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Ein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Immer nur der VfL. VfL.